Dann kamen die Gefängnisjahre, in denen sie Jörg alles gegeben hatte. Christiane hatte gedacht, damit hätte sie den Preis für die Schuld des Verrats bezahlt. Das genügte nicht. Sie sollte jetzt auch noch um Jörgs Liebe gebracht werden? Wenn es denn so kommen würde, sollte es so kommen. Christiane merkte erstaunt, dass sie, was bisher undenkbar gewesen war, denken konnte, ohne dass die Welt stillstand und das Leben endete. Sie ging an die Stelle im Park, an der ihr Telefon funktionierte. Früher war hier ein Teich gewesen, und wie jedes Mal, wenn sie telefonierte, fragte Christiane sich, ob der Boden noch feucht und die Feuchtigkeit für den Empfang verantwortlich war. Sie träumte davon, die Ableitung vom Bach zur Mulde des Teichs und von der Mulde zurück zum Bach zu erneuern und den Teich wieder zu füllen. Sie rief Karin an. Sie hatte die Lust an ihren Plänen verloren und redete Karin zu, noch zu dem Schloss am See zu fahren, das nicht mehr weit war. »Lasst euch Zeit, ich richte den Aperitif auf 6.« Auf dem Rückweg sah sie durch die Bäume Margarete und Henna auf der Bank am Bach sitzen. Zuerst versetzte es ihr einen Stich. Dann fügte es sich in ihre Stimmung von Entsagung und Abschied. Niemand würde ihr bleiben von denen, die sie liebte. Bleiben würde ihr die Arbeit und die Wohnung in der Stadt und das Haus auf dem Land. Die Arbeit mit Patienten und Kollegen, das war in Ordnung. Aber Wohnung und Haus hatte sie mit jemandem zusammen genießen wollen. Mit Margarete, mit Jörg, mit... Es war ihr seit der letzten Nacht ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Mit Henna. Sie ging ums Haus und durch das Tor auf die Straße. Ihr Nachbar, der ehemalige Vorsitzende der LPG, der in einer großen Scheune und auf einer großen Wiese seine Sammlung alter landwirtschaftlicher Geräte zur Schau stellte und in der Hoffnung auf Besucher am Zaun lehnte, sprach sie an. »Habe der junge Mann den Weg zu ihr gefunden?« »Höflich sei er gewesen, habe gegrüßt, sich bedankt und verabschiedet.« Christiane freute sich, dass der Nachbar mit ihr redete. Obwohl sie inzwischen seit 3 Jahren hier wohnte, grüßte er sie sonst nicht und war damit als ehemaliger Amtsinhaber das Vorbild für andere Bewohner des Dorfes. Aber als sie fragte, ob der junge Mann wie ein Reporter gewirkt habe, spürte sie sofort Misstrauen und Ablehnung. Worüber es denn aus dem Schloss zu berichten gäbe, was an diesem Wochenende eigentlich los sei, warum so viele Autos vor dem Tor parkten. Sie erzählte von ihren alten Freunden, die sich lange nicht gesehen hätten und endlich bei ihr träfen. Er machte drohende Andeutungen, wenn hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehe und die Reporter nicht selbst drauf kämen, könne man es ihnen auch stecken. Christiane ging weiter. Vorbei an dem verfallenen Pfarrhaus und der Kirche, die seit Jahren und noch auf Jahre renoviert wurde, an der alten Station für das Wechseln der Postpferde, am Dorfanger mit dem Denkmal für die gefallenen Soldaten. Sie traf keinen Menschen. Als sie am Wartehäuschen der Bushaltestelle vorbeiging, saßen 3 Jungen auf dem Plastiksitzen, tranken Bier, sahen Christiane wortlos an und jagten ihr mit ihrer unerwarteten Anwesenheit einen Schrecken ein. Ja, sie war ein Fremdling hier. Es passte zu ihrer Stimmung. Sie hielt nach dem jungen Mann Ausschau, von dem ihr Nachbar gesprochen hatte. Lief er auch durchs Dorf? Fragte er die Leute über sie aus? Hatte er herausgefunden, dass Jörg begnadigt war und dass sie, seine Schwester, hier lebte? Sie sah bei jedem parkenden Auto auf das Nummernschild. Ein Reporter würde wohl aus Berlin oder Hamburg oder München kommen. Dann fand sie ihr Ausschauhalten unwürdig und verbot es sich. Sie war auch ihre Entsagungs- und Abschiedsstimmung leid. Fröhlich sein ging nicht, aber zum Traurigsein gesellte sich Trotz. Sie wollte schon mit ihnen fertig werden, den Reportern und Markus und jungen Gören, und wenn die, die sie liebte, sie nicht wollten, sollte sie der Teufel holen. Der stolze Trotz hielt an, bis sie wieder auf der Straße zu ihrem Haus war. Sie war nicht lang, aber trostlos. Auf der einen Seite das verfallene Pfarrhaus, die rostenden landwirtschaftlichen Geräte, die schadhafte Mauer von Christianes Grundstück, auf der anderen graue, unbenutzte Lager und Schuppen der LPG. Die Straße war nicht gepflastert. Mit jedem Schritt wirbelte Christiane hellen Staub auf, der lang genug über dem Boden hing, um ihr wie eine Schleppe zu folgen. Als hinge mir der Mantel der Vergangenheit von den Schultern, dachte sie, als sie sich umdrehte, Und die Angst war wieder da, die Angst, Jörg zu verlieren, Margarete zu verlieren und nichts mehr zu haben als die Arbeit. Es war nicht heiß, aber die Sonne stach und Christiane war auf einmal danach, denen, die ihr wehtaten, weh zu tun. Auf der Terrasse saßen Dorle und Marco. Jörg ist zum Schlafen auf sein Zimmer gegangen. Marco erzählt mir gerade, was für ein Held Jörg ist und dass die Welt eine Erklärung zu lesen kriegen soll, aus der sie es endlich begreift. Sie lächelte Christiane an von Frau zu Frau, die beide wissen, dass Männer keine Helden sind, sondern kleine oder allenfalls große Jungen. Dann lächelte sie Marco an. »Kannst du mir erklären, warum der Held um Gnade gebeten hat?« Christiane mochte eigentlich weder hören, wie Marco für seine Presseerklärung warb, noch von Drolle zur Komplizin gemacht werden, aber dann setzte sie sich doch. Er hat nicht um Gnade gefleht. Er hat einen Antrag gestellt, wie man eben Anträge auf Urlaub oder Führerscheine oder Baugenehmigungen stellt. Warum auch nicht? Heißt Gnade nicht, mir geschieht's eigentlich recht, aber ich bitte recht schön, dass man mir's erspart. So mögen die anderen es sehen. Für den Revolutionär geht es einfach um die Chance, rauszukommen und weiterzukämpfen. Wenn sich die Chance bietet, ergreift er sie. Er flieht und für die Flucht trickst und lügt er. Er kämpft vor Gericht und geht vor der ersten in die zweite und dritte Instanz. Er stellt Anträge. Was für ein Quatsch! Christiane wurde wütend. Jörg hat vor Gericht nicht gelogen, um besser wegzukommen. Er hat im Gefängnis nicht jeden Antrag gestellt, der es ihm leichter gemacht hätte. Er war im Hungerstreik mehr als einmal. Marco nickte. Hungerstreik ist Teil des revolutionären Kampfes. Selbstmord ist Teil des revolutionären Kampfes. Sie demonstrieren vor der Welt, dass der Staat über die Gefangenen nicht verfügen kann, dass sie nicht Objekt sind, sondern Subjekt. Und dass ihr Kampf selbstlos ist, wenn nötig selbstzerstörerisch, selbstmörderisch. Ich habe nicht gesagt, dass der Revolutionär alles dafür gibt, rauszukommen. Wenn der Kampf im Gefängnis geführt werden kann, führt er ihn im Gefängnis. Aber die Zeiten der Hungerstreiks und Selbstmorde sind vorbei. Der Kampf muss draußen geführt werden. Deshalb hat Jörg den Antrag gestellt. Na ja, ich finde, ein Gnadengesuch demonstriert vor der Welt, dass der Staat verfügen kann und bitte freundlich verfügen soll. Ist doch auch okay. Wer hat was davon, wenn Jörg im Gefängnis verschimmelt? Dorle gähnte und stand auf. Ich glaube, ich lege mich aufs Ohr. Wann geht das Programm weiter? Um 6 gibt's den Aperitif. Aber ich kann Hilfe brauchen. Kommst du um 5 in die Küche? Dorle nickte und ging. Ging sie zu Jörg? Christiane war es egal. Dorle würde ihr Jörg nicht wegnehmen. Die Gefahr drohte von Marco. Er fasste sofort nach. Verstehst du jetzt? Ohne eine Erklärung sehen's alle wie Dorle. Jörg, den sie klein gekriegt haben, Jörg, der klein beigegeben hat. Du kannst doch nicht wollen, dass das von ihm bleibt. Und wie soll er damit weiterleben? Dann war sein ganzes Leben nichts. Lass das doch seine Sache sein. Warum willst du ihn unter Druck setzen? Aber schon als sie es sagte, verstand sie Marco. Sie sah wieder Jörgs belebtes Gesicht vor sich, als Marco ihn in der letzten Nacht gerühmt und gefordert hatte. Und sie hörte wieder, wie beredt Jörg auf dem nächtlichen Spaziergang durch den Park vom Vermächtnis des Kampfes gesprochen hatte. Zugleich sah sie Jörg mit den hängenden Schultern, dem schleppenden Gang und den fahrigen Handbewegungen vor sich. Marco hatte begriffen, dass es ohne Druck zufällig wäre, ob Jörg sich für oder gegen die Erklärung entscheiden würde. »Kann ich sie lesen?« »Klar.« Marco griff in seiner Hemdtasche, faltete 2 Seiten auf und gab sie ihr. Sie las vom revolutionären Kampf in Deutschland, der nicht geendet hat, sondern erst beginnt, der global ist wie Wirtschaft und Politik, der kulturelle und religiöse Schranken überwindet, der neue Organisationsformen findet und andere Mittel einsetzt als in den 70er und 80er Jahren. Der Text endete, das System kann sich vor der Revolution nicht hinter seinen Lügen verstecken. Es kann verwundet, entwaffnet, überwunden werden. Die Provokationen, unter denen sich das System entlarvt, die Explosionen, die seine Verwundbarkeit offenbaren, die Attentate, die die Schutzlosigkeit derer zeigen, die auf es bauen und von ihm leben, die Anschläge, die Furcht verbreiten und die Menschen zum Nach- und Umdenken zwingen, sie sind nicht von gestern. Der Kampf geht weiter. Sie sah, was Marco versucht hatte. Einen Text zu entwerfen, der zur Handlung aufrief und Führung anbot, aber auch als bloße Analyse und Prognose gelesen werden konnte. War der Versuch gelungen? War er juristisch hieb- und stichfest? Christiane gab Marco die Seiten zurück. Andreas wird's nicht machen. Also finde einen anderen Anwalt, der den Text anschaut. Solange der kein grünes Licht gibt, werde ich dafür sorgen, dass Jörg die Erklärung nicht abgibt, koste es, was es wolle. Ja, ich weiß, dass Samstag ist, aber wenn du dich gleich aufmachst, wirst du bis morgen schon einen Anwalt finden. Er sah sie misstrauisch an. Du willst doch nicht Jörg entführen oder einschließen, so dass du ihn morgen nicht erreichen kannst? Sie lachte. Wenn es helfen würde. Aber das tut es nicht. Also keine Angst. Sagst du, ich sage Jörg, dass du weg bist, dass du in die Stadt gefahren bist und mit einem Anwalt über eine Erklärung redest, die du ihm vorlegen möchtest. Dass du heute Abend oder morgen früh wiederkommst, okay? Christiane sagte es ausgesucht freundlich. Beide wussten, dass sie die Runde gewonnen hatte. Marco schluckte seinen Ärger runter, nickte und stand auf. Dann bis später. Auch Henner verabschiedete sich von Margarete. Bis später. Er hatte sie am Arm zur Bank geführt, sie hatten auf der Bank gesessen und auf den Bach gesehen. Und er hatte sie am Arm wieder zurück zum Gartenhaus geführt. Unter der Tür nahm sie ihren Arm von seinem und ging hinein. Er drehte sich um und ging davon. Aber nach wenigen Schritten kehrte er um und riss die Tür auf, die sie gerade hinter sich zugezogen hatte. »Margarete!« Sie wandte sich um und er nahm sie in die Arme. Sie zögerte einen Augenblick, dann legte auch sie die Arme um ihn. Sie küssten sich nicht, sie sagten nichts, sie standen und hielten sich, bis er zu lachen anfing und immer lauter lachte und sie ihn von sich schob und fragend ansah. »Ich bin froh«, sie lächelte, »das ist schön.« Er zog sie wieder an sich. »Du fühlst dich gut an.« »Du dich auch.« »Und du bist die erste Frau in meinem Leben, der ich den ersten Kuss gebe.« Er küsste sie und wieder zögerte sie einen Augenblick, ehe sie die Augen schloss und seinen Kuss annahm und erwiderte. Nach dem Kuss fragte sie, »Die erste Frau? Na, sonst haben die Frauen mir den ersten Kuss gegeben. Frauen, die ich nicht küssen wollte oder bei denen ich nicht wusste, ob ich's wollte, oder bei denen ich's wollte, aber noch nicht so schnell.« Er lachte. »Ich bin doppelt froh, weil du dich so gut anfühlst und weil ich dich geküsst habe. Dreifach. Weil der Kuss so schön war. Komm mit.« Sie stiegen die Treppe hoch. Der Dachboden war ein großer Raum mit Schornstein, Schrank und Bett und einem einzigen Fenster an der Stirnwand. Es war dunkel, es war heiß, die Luft stand. »Ich muss mich hinlegen. Magst du dich dazusetzen?« Sie legte sich in Rock und T-Shirt aufs Bett. Er setzte sich an den Rand. Er sah auf ihr Gesicht mit den braunen Augen, der breiten Nase und dem geschwungenen Mund und auf das braune Haar, das an den Wurzeln grau nachwuchs. Sie nahm seine Hand. »Ich war bis Dienstag in New York auf einer Konferenz, Fundamentalismus und Terrorismus. Am zweiten Abend war ich mit einer Frau zum Essen, einer Professorin aus London. Und als ich sie zu ihrem Hotel brachte und mich verabschiedet hatte, nahm sie meinen Kopf und küsste mich auf den Mund. Vielleicht hatte es nichts zu bedeuten und war nur eine Variante des üblichen Begrüßungs- und Abschiedskusses, aber auf dem Weg in mein Hotel habe ich zum ersten Mal in meinem Leben über das Küssen nachgedacht. Hast du schon mal übers Küssen nachgedacht?« Er wartete, aber sie redete nicht weiter. »Bei uns zu Hause gab's von den Eltern Küsse auf den Mund, die ich kaum ertragen habe. Natürlich waren sie lieb gemeint, aber wenn mein Vater und meine Mutter mich nach den Ferien am Bahnhof abholten und als Willkommensgruß auf den Mund küssten, wurde ich innerlich ganz kalt. Statt Nähe schufen die Küsse Ferne. Wenn mein Vater dem Körperpflege nicht wichtig war, auch noch roch, dann hätte ich mich schütteln mögen. Jetzt ist mein Vater schon lange tot. Meine Mutter lebt alleine. Ich besuche sie alle paar Wochen. Jedes Mal küsst sie mich zur Begrüßung auf den Mund. Und sie tut es so. Warum erzähle ich dir das? Rede ich zu viel? Soll ich aufhören? Nein? Sie gibt mir den Kuss so fordernd, so drängend, so gierig. Es erinnert mich an ein gewöhnliches Mädchen, das sich in einen Mann schmeißt, der nichts von ihr wissen will. Die Körperlichkeit meiner Eltern. Als ich ein kleiner Junge war, ist mein Vater ein- oder zweimal mit mir ins Schwimmbad gegangen und hat mich zum Umziehen in seine Umkleidekabine mitgenommen. Die Nacktheit meines Vaters, sein weiches, weißes Fleisch, sein Geruch, seine unsaubere Unterwäsche, es stieß mich so stark ab, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe seinen nackten Körper später nie mehr gesehen, nur den meiner Mutter. Manchmal habe ich sie zum Arzt begleitet und sie hat sich ausgezogen und ihre schlaffe, hängende Haut und ihre krummen Knochen entblößt. Wieder war ich abgestoßen, spürte aber auch Mitleid. Das Schlimmste ist, wenn ich bei ihr bin und sie den Darm nicht mehr kontrollieren und den Stuhl nicht mehr halten kann. Dann geht es ins Bett oder in die Kleider oder im Badezimmer auf den Boden und die Wände. Ich weiß nicht, mit welchen verzweifelten Bewegungen sie es derart verteilt. Weil sie sich schämt, sagt sie zunächst nichts. Aber dann riecht's und ist nicht mehr zu verbergen. Und ich wasche die angetrocknete Scheiße ab. Ich sage nur Freundliches und Tröstendes und höre nicht auf, bis alles wieder ganz sauber ist. Aber in mir ist nichts als Ekel und Kälte und Zähne aufeinanderbeißen. Ich habe nicht das schlechte Gewissen, das ich als kleiner Junge in der Umkleidekabine mit meinem Vater hatte. Ich erschrecke. Was ich in mir finde, entsetzt mich. Du kennst die Geschichten von den Krankenschwestern, die ihre Patienten umbringen. Sie sind freundlich und effizient, aber nicht, weil sie die Patienten lieben, sondern weil sie die Zähne aufeinander beißen. Sie sind kalt. Und weil die Anstrengung so groß ist, dass sie nur mit Liebe ausgehalten werden könnte, können sie sie eines Tages nicht mehr aushalten und bringen die Patienten kalt um. Dabei sind sie noch nicht die Schlechtesten. Denk an, du bringst deine Mutter nicht um. Du wäschst nur ihre Scheiße ab. Margarete setzte sich auf und strich ihm über den Rücken. Aber die Kälte ist die gleiche. Wenn ich durch die Straßen gehe oder im Café auf dem Platz sitze, sehe ich den Leuten zu, wie sie gehen, wie sie sich halten, was sie in ihren Gesichtern ausdrücken. Manchmal sehe ich die Mühe, die sie sich in Haltung und Ausdruck geben, die Tapferkeit, mit der sie dem Leben begegnen, die heroische Anstrengung, mit der sie nur schon Schritt vor Schritt setzen, und mich erfüllt ein tiefes Mitleid. Aber es ist nur Sentimentalität. Denn ebenso kann ich den Leuten gegenüber eine solche Kälte empfinden, dass ich sie, wenn ich eine Maschinenpistole dabei hätte und die Unerfreulichkeit von Gericht und Gefängnis nicht scheuen würde, alle erschießen könnte. Das alles ist dir eingefallen, als du zum ersten Mal in deinem Leben übers Küssen nachgedacht hast? Es ist mir seitdem eingefallen. Manches erst hier, weil ich wissen will, ob ich auch wie Jörg. Er schaute irritiert und sie merkte, dass er sich plötzlich fragte, ob sie sich über ihn lustig machte. Das sollte er nicht. Ich habe noch nie übers Küssen nachgedacht. Wenn ich's täte, würde es mich nicht dorthin führen, wo es dich hingeführt hat. Ich finde, du machst große Sprünge, vom Scheiße abwaschen zum Menschen umbringen, vom Gutes tun zum Böses tun, von der Vorstellung zur Wirklichkeit. Jeder versetzt sich manchmal in der Fantasie in Situationen, aus denen er sich in der Realität raushält. Hast du dich gestern und heute nie gefragt, wie Jörg seine Opfer umbringen konnte und ob du's auch könntest? Ich habe gemerkt, dass ich mich zwar nicht als gläubigen revolutionären Kämpfer sehen kann, wohl aber als Mörder mit kaltem Kopf und kaltem Herzen. Margarete schüttelte den Kopf und lehnte ihn an Henners Brust. Als sie sich von ihm löste und wieder aufs Bett sinken ließ, streifte er die Schuhe von den Füßen und legte sich an ihre Seite. So schliefen sie ein.